Und weiter? Das Programm ist zum Teil grafisch. Es enthält abstrakte Muster, die an Fraktale erinnern. Mandelbrotmenge, Apfelmännchen und in der Richtung. Aber nur entfernt. Diese Muster werden blitzartig als Hundertstelsekunden Halbbilder über den Holographieschirm gespielt. In unregelmäßigen Zeitabständen. Stochastisch anscheinend. Aber nicht immer. Vermutlich in Abhängigkeit vom Erregungszustand des Betrachters. Je öfter, je höher Puls und Atemfrequenz. Und weiter? Es handelt sich um sogenannte tachystoskopische Bilder, die so kurz dargeboten werden, dass sie dem Betrachter nicht zu Bewusstsein kommen. Im 20. Jahrhundert versuchte man damit Aufschlüsse über die Ursachen von Träumen zu gewinnen, mit einem gewissen Teilerfolg. Auch wurde das Verfahren zur unterschwelligen Bewusstseinsbeeinflussung in der Kinowerbung eingesetzt, dann aber verboten. Psychoanalytische Motive scheinen hier aber nicht vorzuliegen. Mit Sicherheit nicht. Ja, was dann? Vielleicht gibt der Dateiname einen Hinweis. Tilmor ist die mittlere Buchstabengruppe des Wortes Acetylmorphin. Acetylmorphin ist Heroin. Das ist ein Riesengeschäft mit diesen Disketten. Ich mache das noch ein Jahr und dann ziehe ich meinen eigenen Laden auf. Recht wahr, Mario? Hat Sauro dir etwas Bestimmtes gesagt? Ja, ich selber soll die Finger von dem Zeug lassen. Er sagt es mir jedes Mal, wenn er damit ankommt. Tu ich ja auch. Was soll denn das Ganze? Es ist meine Überzeugung, Mrs. President, dass Tilmor eine Droge ist. Eine elektronische Droge. Nach Art eines Computervirus, der über die Tachystoskopmuster ins Nervensystem eingeschleust wird und eine Suchtwirkung nach Cyberspace erzeugt. Nach diesen speziellen Einweg-Cyberspace-Disketten. Die toxische Wirkung ist möglicherweise unbeabsichtigt oder den Herstellern noch gar nicht bekannt. Oder aber... Und ich werde immer wieder da sein. Und du wirst immer wieder und immer mehr nach mir suchen. Du wirst es nicht lassen können, immer wieder die Diskette reinzuschieben. Du wirst davon nicht loskommen. Du wirst nur noch mit mir im Cyberspace leben wollen. Mit deiner Amantha. Amantha mit Sue, deinen eurasischen Schwester. Bist du irrsinnig wirst, wie die anderen auch. Sie sagten, oder aber? Ich habe einen Hinweis darauf, dass den Herstellern die psychotoxische Wirkung der Kurzzeitmuster auf den Einwegdisketten nicht nur bekannt ist, sondern sogar gezielt eingesetzt wird. Und dass das, was zurzeit sich ereignet, nur ein planmäßig durchgeführter Feldversuch ist. Ich fürchte, Mrs. President, über der Menschheit hängt ein Damoklesschwert. Eine fürchterlichere Waffe als seinerzeit die atomare Bedrohung. Ich ahne, dass Amantha Mitsu eine Schlüsselrolle dabei spielt. Wir sollten die Öffentlichkeit vor diesen Cyberspace-Disketten warnen. Ich muss Amantha Mitsu finden. Was ist das? Eine Cyberspace-Diskette. Das sind solche selber. Was soll ich damit? Den Leuten rüberwachsen lassen, von denen du die Zahlen hattest. Was für Zahlen? Oh, stell dich nicht immer als Gewisssau. Und was für Leute? Ich weiß nicht. Na komm schon, Junge, mach dir nicht selber Schwierigkeiten. Du brauchst mir gar nicht zu sagen, von wem du sie hast und was du dafür bekommen hast. Ist total egal. Gib den Typen die Diskette und du bist aus dem Schneider, okay? Das kostet $100, okay? Das Zahlenmaterial von Sauro war der Köder. Und du hast also meine Diskette bekommen. Jetzt kennen wir uns wieder, Amantha. Wenn auch nur im Cyberspace. Wenn auch nur mit mir als Software. Petabyte-Software. Ist das nicht schön? Ich hatte eben Sehnsucht nach dir. So wie ich immer Sehnsucht nach dir habe. Ich liebe dich nämlich. Auf meine Art, versteht sie. Genauer gesagt, auf unsere Art. Wo sind wir hier? Die Landschaft kommt mir bekannt vor. Wo schleppst du mich denn hin, Mario? Sie ist mörderisch. Keine Sorge. Ab 40 Grad schaltet das Ding von selber ab. Meine Diamond Crew hat an alles gedacht, Süße. Die lieben dich schon genauso wie ich selber. Es war nicht ganz einfach gewesen, die Cyberspace-Diskette zu präparieren. Meine Mitarbeiter-Crew und ich gingen dabei von einer der Disketten aus, die ich von Linda gekauft hatte, und ersetzten die Software Amantha durch meine eigene. Nicht ich selber war es also, der mit Amantha sprach. sondern meine virtuelle Realität. Hands up, Lieutenant. Oh Gott, du bist Mari. Schön, dich hier wiederzusehen, Amanda. Woher kommst du? Japan. Die Shinkansen-Strecke nach Fukuoka. 350 Stundenkilometer. Aber hier im Cyberspace machen wir natürlich was drauf. Schick, was? So, dann hatten wir die Suchtdatei Tilmor unter mehreren anderen Namen auf andere Dateien aufgeteilt, sodass sie einer ersten Programmanalyse, von der wir annahmen, dass Samantha sie durchführen würde, verborgen bleiben musste. Wo gehen wir denn hier? Das ist doch nicht der Erdboden. Nein. 2 Meter darüber. Oder mehr. Das Gerank ist hier so dicht, dass man da drauf wie auf einer Etage gehen kann. Gib acht. Oh Gott! Mario, wo sind wir? Weil wir aber nicht absolut sicher damit rechnen konnten, dass Amantha lange genug in dem auf ihrer Diskette zur Verfügung stehenden Cyberspace verbleiben würde, damit das Tilmor-Programm zu voller Suchtwirkung kommen konnte, erweiterten wir den virtuellen Raum um einige attraktive Szenen aus der Datenbank von Diamond. Das hier war Marrakesch. Hast du die Absicht, mich hier an ein marokkanisches Bordell zu verkaufen? Ich gestehe, es würde ein wenig Farbe ins Leben bringen. Wenn du das unbedingt willst, kannst du es haben. Ich habe mich zu der Einheit versetzen lassen, weil ich wusste, dass du mir dann gegenüberliegen würdest. Und woher wusstest du? Ich bin Nachrichtenoffizier. Spionageoffizier. So kannst du es auch nennen. Wir sind durchgebrochen. Eine Schwachstelle im Rankendach. Bist du okay? Das hier ist der Dschungelboden. Aber hier wird die Fortbewegung schwieriger. Das Gerank der Luftwurzeln. Ich sehe überhaupt nichts. Es ist völlig dunkel. Es ist dämmerig. Das Auge gewöhnt sich daran. Oh Gott. Es ist wie ein Kessel. Da bewegt sich was. Alles bewegt sich an der Wand. Da kriecht was. Die ganze Wand ist in Bewegung. Was ist das? Hallo? Was ist das? Das ist Notre Dame de Paris. Diamond hat sie aus den historischen Bauzeichnungen digitalisiert. Möchtest du mich hier heiraten, Mario?